Woher erhält die bürgerliche Gesellschaft die Autorität, von der sie regiert wird? Die Autorität, welche die bürgerliche Gesellschaft regiert, kommt von Gott, der sie für das Gemeinwohl eingesetzt haben will. Weil hier nicht in die Einzelheiten geht natürlich, das ist nicht, dass der Kurz vom lieben Gott bestimmt worden ist. Relativ unwahrscheinlich. Sebastian Kurz im katholischen Österreich Bundeskanzler wäre, aber für kurze Zeit, sondern die Träger der Autorität, die auf irgendeine Weise designiert sind, sei es durch eine gemeinsame Verfassung, sei es durch eine Wahl oder sonst was, Bestimmungsmodus, die empfangen dann ihre Autorität, die sie ausüben, über die Gesellschaft von Gott. Die von sonst nirgends herkommen. Ja. Auch wenn sie de facto heidnisch ist oder schlecht ausgeübt wird, solange und insofern eine wahre Autorität da ist, sie eine wahre Autorität ausüben, kommt diese Autorität von Gott. Ja. Das ist natürlich das Problem dann, dass sie legitim sein muss. Ja. Behandelt, aber wahrscheinlich mal kurz. Letzten drei Fragen.